Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Musik von der amerikanischen Formation Bren Van 3000, die gleichzeitig das letzte Lebenszeichen von Curtis Mayfield darstellt. Aufgenommen wurde der Song im Jahr 1999, in dem Curtis Mayfield im Alter von 57 Jahren starb. Heraus kam der Song in 2000 und präsentierte Mayfield im moderneren Disco-Gewand und erinnerte an einen der größten amerikanischen Soul-Sänger überhaupt. Um Curtis Mayfield geht es im heutigen Soundtrack. Mayfield, Gitarrist, Produzent, Songschreiber und Sänger, kann in einem Atemzug mit Marvin Gaye und Stevie Wonder genannt werden, wenn es um den Verdienst in der Soulmusik geht. Hören wir von seinem Soloalbum Back to the World das Titelstück. About hard times, speak. Simple words that seem so clear to me. Forgive our country, Mississippi State. Forgive your man, waste my love for me. Simple honesty is true. We don't seem to know I'm your pusher man.

Curtis Mayfield brachte seine alte Band The Impressions wieder für ein Konzert 1973 in Chicago zusammen. Um diese Zeit war Mayfield zwar schon längst Solokünstler und bekannter als seine alten Mitstreiter, doch der Soul-Sänger gab eine Art Geschichtsstunde über die Historie des Soul in seiner Heimatstadt. Dazu gehörte auch, dass er eben nicht nur seine eigenen Songs spielte, sondern auch mal im Hintergrund als Gitarrist und anderen Sängern den Vortritt ließ. Und beim folgenden Song, der auf der LP Curtis in Chicago zu finden ist, kann man erahnen, was die Wurzeln des Chicago Souls sind. Curtis Mayfield, Jerry Butler und The Impressions mit For Your Precious Love. Junket plan, pushing dope for the man.

that's why I'm here to say, keep peace with me and I with you. Let me love in my own way. '99 erschien der Film Mod Squad, bei dem auch Musik von Curtis Mayfield verwendet wurde. Es gibt im Soundtrack den Song Here But I'm Gone zu hören, den Mayfield auf seinem letzten Album New World Order aufgenommen hat. In der Soundtrack-Version singt Lauryn Hill von den Fugees mit, die ja ihrerseits auch eine großartige Sängerin ist. Und ihr Duett mit Mayfield bei Here But I'm Gone stellt eine Verbeugung vor dem großen Meister des Soul dar. Exhausting every chance, these victims of circumstance dance in a circle of confusion with cold muses who grab the soul with a tight grip, then uses up all your power while the weak man he loses. And it's deep how whenever man speak now, he refuses to remember the abusers and all the people he misuses. And ain't no excuses, cause in every situation man chooses his own plate, his own fate, his own date at redemption. And only fools and babies get exemption, cause in the hereafter school, see we all stay for detention. And did I mention, it's either ascension or dissension, no third dimension, so pay attention. Watch it. How did I get so far gone? How did I? Where do I belong? Where did I? And where in the world did I ever go wrong? Where did I ever go wrong? If I took the time to replace the what my mind erased, I still feel as if I'm here, but I'm gone. I'm gone, I'm gone. Perched up in a rocking chair, with my feet all bare, rolling my blunt in a cigarette. Living adolescent mind, never do take the time. Waiting for my high quiet ass is kept. How did I get so far gone? How did I? Where do I belong? Where do I? And where in the world did I ever go wrong? Where did I ever go wrong? If I took the time to replace what my mind can raise, I still feel as if I'm here, but I'm gone. I'm gone, I'm gone. Mama told me I was best, arguing, punching my chest. Son, I'll be strong, let me take you home. I'd see in her eyes so sincere, screaming what got me here, standing in the world with my mind all blown. How did I get so far gone? Where do I belong? Where in the world did I ever go wrong? I don't know. If I took the time to replace my mind erased, I still feel as if I'm here, but I'm gone. I'm gone, I'm gone. How did I get so far? How do I? Where do I belong? Did I? Where in the world did I ever go wrong? Where in the world did I ever go wrong? If I took the time to replace what my mind erased, still feel as if I'm here, but I'm gone. I do nothing but waste all my time, leaving the world behind, smoking my crack just to keep me high. Around the boys I play my part rough, keep myself tough enough, never to cry, never to die. How did I get so far gone? Where do I belong? And where in the world did I ever go wrong? If I took the time to replace what my mind erased, I still feel as if I'm here, but I'm gone. The time to replace what my mind erased. My mind. I still feel as if I'm here, but I'm gone, gone, gone. And I plan to stay a black motherfucker. Mm-hmm. Here but I'm gone und Doo-Doo-Wop Strong in Here von Curtis Mayfield. Beenden möchte ich Stunde 1 im Soundcheck mit einem der größten Hits von Mayfield. Move On Up ist ein zeitloser Klassiker des Soul, der auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung immer noch seinen Reiz nicht verloren hat. Hören wir den Song bis zu den Nachrichten. Gleich gibt's eine weitere Stunde Musik von Curtis Mayfield. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Only scheme, so keep on pushing.